Ja, ah ja. Hm. Hure Vernunft und reagiert dann. Ja, also die Hure Vernunft ist das große Schlagwort Luthers, wird auch von allen immer wieder zitiert. Und Türke hat das als ein Theologieprofessor, so vielleicht 20 Jahre schon her, der ist ja heute so ein Rechts-Nietzscheaner da geworden, oder halt meinetwegen Links-Nietzscheaner, jedenfalls religiöser Atheismus kann man dazu nur sagen, wo dann solche Theologen hingeraten können, wenn sie nicht wissenschaftlich, sondern selbst religiös dann abrutschen.